Guten Tag. Ich heiße Mustafa Tabakçı. Ich bin heute Ihr zuständiger Arzt. Ich möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Natürlich, gerne. Ja. Kurzum ablauf. Zuerst brauche ich Ihre persönlichen Daten. Und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Falls Sie etwas nicht verstanden haben, bitte geben Sie mir Bescheid. Wie heißen Sie? Mein Name ist Sabine Krüger. Könnten Sie bitte mir Ihren Vornamen und Nachnamen noch langsam buchstabieren? Mein Vorname ist S wie Siegfried. A wie Anton, B wie Bertha, I wie Ida, N wie Nordpol, E wie Emil. Mein Nachname ist Krüger, K wie Konrad, R wie Richard, Ü wie Ü, G wie Gustav, E wie Emil, R wie Richard. Ja. Ja, Frau Kruger. Ja. Wie alt sind Sie? Wann sind Sie genau geboren? Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin geboren am 22. September 1979. So wann? Am 20. September 1979. Ja. Wie groß und wie schwer sind Sie, Frau Kruger? Ich bin 1,72 Meter groß und ich wiege ungefähr 70 Kilogramm. Okay. Frau Kruger, was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Also ich komme zu Ihnen, weil ich seit mehreren Wochen nicht mehr belastbar bin. Ich bin sehr schnell außer Atem, habe Schwindel, habe Herzrasen und bin sehr müde. Könntest du bitte mir ja, langsam wiederholen, ja, erklären, ja, deutlich. Ich komme Entschuldigung. heute zu Ihnen, weil ich seit mehreren Wochen sehr schnell aus der Puste bin. Ich habe bei Belastung Luftnot, ich habe Schwindel, ich habe sehr schnell Herzrasen und ich bin sehr müde. Schön. Ja. Sind Ihre Beschwerden zum ersten Mal aufgetreten? Hatten Sie ähnliche Beschwerden in der Vergangenheit auch? Das hatte ich noch nie, nein. Ja, erste Mal. Ja. So. Seit mehreren Wochen, ja. Sind Ihre Beschwerden langsam aufgetreten oder plötzlich? Eher so langsam. Langsam, eher langsam. Ja. Ja, immer da, ja, Sie leiden unter diesen Beschwerden anhaltend, ja? Seit Dauerhaft. Dauerhaft, ja. einigen Wochen. Seit einigen Wochen, ja. Haben Sie diesbezüglich anderen Arzt aufgesucht? Noch nicht, nein. Nein. Ja. Ja, haben Sie. Ja, Sie haben schon gesagt, Husten. Ja, Sie haben Husten. Ich habe keinen Husten, nein. Ja, Entschuldigung, ja. Ich habe falsch verstanden. Ja, Atemnot. Wenn ich mich belaste, bin Ja. ich sehr schnell aus der Puste. Ja. Atemnot. Haben Sie auch Husten? Ich habe keinen Husten, nein. Ja. Ich wiederhole nochmal, was ich habe. Wenn ich mich belaste, habe ich Luftnot. Ja, Ich ich habe verstehe. Schwindel, ich habe sehr schnell Herzrasen und ich bin sehr müde. Sehr müde, ja. Okay. haben Sie Brustengel oder Brustschmerzen? Oh. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Beschwerden? Haben Sie Wenn ich bemerkt? mich belaste, ja. Nein, ich meine ja, nur Belastung, ja. Bei Belastung. Ja. Ja, haben Sie Fieber? Nein. Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nein. Ja. Leise unter geschwollener Bein. Nein. Leiden Sie unter Nervosität? Nein. Ja. Ja. Schüttelfrost, haben Sie Schüttelfrost nach Schweiß? Nein. Nein. Haben Sie beim Veränderung beim Wasserlassen Stuhlgang bemerkt? Nein. Ja. Leiden Sie unter Durchfall oder Obstipation, Verstopfung? Nein. Nein. Ja. Herzrasen. Ja, Sie haben schon gesagt, Herzrasen. Auch haben Sie Herzklopfen? Was ist der Unterschied? Ja. Herzrasen, Sie fühlen Ihr Herzschlag sehr schnell. Herzklopfen bedeutet, ja, Sie fühlen Ihr Herzschlag zum Beispiel am Ohr, ja, oder sehr stark. Nee, wenn ich mich belaste, habe ich Herzrasen. Herzrasen. Ja, fühlen Sie, ja. Ist Ihnen übel? Nein. Ja, haben Sie in der letzten Zeit ein Gewicht verloren? Nein, auch nicht. Oder ab? Zugenommen haben Sie Gewicht zu. Ich bin immer gleich ungefähr, immer bei 70 Kilogramm. Schlafen Sie gut? Zu gut, ja, zu gut. Ich Ja. schlafe sehr viel, Ja, weil okay. ich sehr müde bin. Ja, wie ist Ihr Appetit? Gut, eigentlich sehr gut. Sehr gut. Ja. Okay. Hatten Sie Schwindelbewusstsein verloren? Okay. Leiden Sie unter Niedergeschlagenheit oder wie fühlen Sie sich? Müde. Ja, müde, ja. Ich meine, leiden Sie unter depressive Stimmung, ja, zum Beispiel. Psychisch meinen Sie? Ja. Ihr Stress, normal. Eigentlich nicht, nein. Ja, normal. Ja, leiden Sie unter anderen Beschwerden, ja, von denen ich. Die Beschwerden, die ich Ihnen gerade genannt habe. Ja, okay. Okay. Ja, leiden Sie unter Kopfschmerzen. Manchmal. Okay. Ja, wurde bei Ihnen eine Herzerkrankung festgestellt oder diagnostiziert? Noch nie. Ja. Haben Sie in der letzten Zeit in eine Reise gemacht? Nee, zuletzt letztes Jahr im Sommer. Ja. Okay. Frau Kruger, ja, ist Ihr Monatsblutdruck regelmäßig? Verstärkt. Verstärkt. Ja. Ja. Leiden Sie an einer chronischen Erkrankung? Ja, wissen Sie? Nein. Hm. Ja, dauerhafte, ja, zum Beispiel Zuckerkrankheit, ja. Nein, nein, habe ich nicht. Ja. Ich Ja, nehme auch Sie. keine Medikamente ein. Ja, keine Medikamente. Sind schon mal operiert worden? Zuletzt vor vielen Jahren habe ich die Mandeln entfernt bekommen. Und wann war Ich war 10 Jahre alt. 10 Jahre alt. Ja, ich notiere mir Notiz, ja. So, ja. Was hatten Sie noch? Wie bitte? Ja, auch hatten Sie eine andere Operation außer der Nein. Handentfernung, ja. Okay. Sind Ihnen Allergie oder Unverträglichkeiten bekannt? Gar keine. Sie haben schon gesagt, Sie haben keine Medikamente, ja. Sind Sie vollständig geimpft gegen Kinderkrankheiten? Ja. Und auch Covid-19, Influenza? Ja, zuletzt habe ich mich vor 2 Jahren impfen lassen. Vor 2 Jahren. So, ja, okay. Influenza, das ist die Grippeimpfung, ne? Ja, echte Nee, Grippe, da echte habe ich mich Grippe. nicht impfen lassen, nein. Covid. Möchte ich auch nicht. Ja, okay. Frau Krüger, rauchen Sie? Ich rauche nicht, nein. Nein. Trinken Sie Alkohol? Ganz, ganz selten, vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Ein, was Ganz trinken Sie? selten. Was trinken Sie? Ich habe das irgendwie Ich akzeptiert. trinke ganz, ganz selten. Ja, ich habe gehört, was trinken Sie? Ja, Bier oder Wein? Kommt drauf an. Unterschiedlich. Ja. Ein, zwei Mal. Treiben Sie Sport? Ja, aber mittlerweile nicht mehr, weil ich sehr müde bin, wenn ich mich belaste und sehr schnell außer Atem bin. Ich laufe gerne. Ja. Drogen, haben Sie schon mal Drogen konsumiert? Möchte ich nicht sagen. Ja, okay. Ja, nehmen Sie nicht persönlich. Ja, bitte nehmen Sie nicht persönlich diese Frage. Ja, das ist eine Routinefrage. Ja, okay. Ich nicht sagen, möchte ich nicht beantworten. Ich verstehe Sie. Aber Drogen kann einige. Ich nehme aktuell keine Drogen ein. Ja, okay. Und so. Gibt es in Ihrer Familie eine wichtige Krankheit? Meine Mutter hat Diabetes. Und mein Vater hat Bluthochdruck. Ja. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Nein, sehr nicht. Ja, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Krankenpflegerin. Krankenpflegerin. Ja, sind Sie verheiratet, Frau Krüger? Nein. Ja, Sie wohnen Sie allein, ja, ich meine, ich vermute. Ich lebe alleine, ja. Ich habe auch keinen Partner. Ledig, ja? Ich habe keinen Partner, ja. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, okay. Ja, ich möchte ein paar Fragen über Ihre Hautbeschwerde, ja. Haben Sie Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen? Nein, habe ich nicht. Gelenkschmerzen. So. Ja, Frau Krüger, möchten Sie etwas noch hinzufügen? Nein. Ich Nein. möchte gerne wissen, was ich habe. Ja, eigentlich so. Ich verstehe Sie ganz genau. Ja, es ist aktuell noch zu früh, etwas richtige, ja, genaue Diagnose zu stellen. Aber nach Ihren Angaben habe ich einen Verdacht auf eine Stoffwechselerkrankung oder Herzrhythmusstörungen, ja. Aber es ist, ja, wie ich gesagt habe, es ist nur ein Verdacht, um Ihre Beschwerden genau abzuklären oder in eine richtige Behandlung einzuleiten. Zuerst werde ich körperliche Untersuchung durchführen und dann Blut entnehmen, einige Bitgebende, ja. Untersuchung durchführen und dann, sobald alle Ergebnisse da sind, werde ich weitere Informationen mitteilen. Ja. Okay. Aber, ja. Bitte bleiben Sie ruhig. Es wird gleich weitergehen. Ja, haben Sie noch Fragen? Nein, danke schön. Vielen Dank. Ja. Darf ich fragen? Ja, bitte. Frau Krüger, Sie haben gesagt, monatliche Blutungen verstärkt. Richtig. Was meinen Sie damit? Wie oft und wie lange dauert es? Also es dauert öfters länger als 10 Tage. Okay, seit wann? Das habe ich jetzt schon seit fast 5 Monaten. 5 Monate. Deswegen haben Sie Ihren Hausarzt besucht, vielleicht eine etwas Laboruntersuchung bei Ihnen Nein, habe durchgeführt. ich nicht. Nein. Okay, sehen Sie blass aus? Ein wenig, ja. Und haben Sie brüchige Nägel oder Ja. Löffelnägel bemerkt? Ja, ich habe etwas brüchige Nägel bemerkt, ja. Okay, vielen Dank. Frau Krüger, haben Sie Ohrensausen und Nein. Geräusch? Nein. Nein. Frau Krüger, können Sie mir die Belastung genau beschreiben? Was für Belastung meinen Sie? Mit wie viel Ja, Meter haben Sie? wenn ich zügig gehe, wenn ich ein, zwei Stockwerke hochgelaufen bin, dann habe ich direkt Belastungslo also Luftnot, muss eine Pause machen, habe Herzrasen. Okay, danke. Ich kann auch nicht mehr joggen, das ist schwer für mich. Ich bin früher immer gelaufen, gejoggt, aber das geht nicht mehr. Frau Krüger, haben Sie Ihren Beine oder Arme Taubheitsgefühl und Kribbeln Nein, nein. bemerkt? Okay, danke. Ach ja, Sie haben Sie auch Ihren Mundwinkelriss bemerkt? Das habe ich nicht bemerkt, nein. Oder große Zunge, Das habe schmerzhafte ich auch nicht Zunge? bemerkt, nein. Okay, danke. Frau Krüger, wie ist Ihr Appetit? Essen Sie die Haben wir Fleisch? besprochen, gut. Essen Sie Fleisch oder vegetarisch? Ich esse alles. Okay. Okay, dann machen wir Arzt-Arzt-Gespräch. Ja, weil Ja, Tabak-Chip. ich brauche ein paar Minuten, ja, so. Okay, dann warten wir noch 1, 2 Minuten. Ja. Darf ich auch eine Frage stellen? Bitte schön. Haben Sie auch Ihren Haut einfache Blutungen bemerkt? Nein. Oder Nasenblutung, Nein. Zähneblutung? Nein. Okay, danke. Könnten Sie mir sagen, bitte, starkesten Blutungstage, wie viele Binde brauchen Sie? Ich meinte Binde, hygienische Binde. Weiß ich nicht, viele. Viele. Mehr als 10 oder 15? Bestimmt. Eine große Paket ist Bestimmt, ungefähr ja. 20. Eine große Pakete Sie brauchen? Bestimmt, ja, bestimmt. Bestimmt. Und manchmal ist Ihr Haus auch nass geworden? Nein. Nein, okay. Darf ich etwas fragen? Ich weiß nicht, ob es gefragt wurde. Waren Sie schon beim Frauenarzt? Zuletzt vor 6 Monaten. War das alles okay dann, damals? Na, er hat gesagt, dass ich ein Myome habe. Okay. Alles klar. Dankeschön. Und diese Beschwerden sind zum ersten Mal aufgetreten, oder? Ja, so habe ich die vorher noch nie gehabt. Okay, Dankeschön. Seit wann haben Sie gesteigende Tabak, sind Sie Blut? fertig? Ja. Dann starten wir jetzt. Ja, okay. Guten Tag, Herr Dr. Oberarzt. Ich habe einen neuen Fall. Bitte schön. Ich möchte, ja, ich möchte Ihnen ja, Sie vorstellen. Herzlich willkommen. Ja. Es Gerne, geht bitte schön. um Frau Sabine Krüger. Sie ist 46 Jahre alt. Am 20. September 1979 geboren. Sie ist 1,72 Meter groß, ungefähr 60 Kilo schwer. So, Frau, Wie 70 Kilo schwer. Ja. Frau Kruger stellte sich heute bei uns wegen seit mehreren Wochen, ja, bestehende, yani aufgetretene Tachykardie und Dyspne, ja, vor. Ja, laut der Patienten sei diese Beschwerden, die Symptomen langsam, ja, und ja, aufgetreten. Ja, erstmal langsam aufgetreten. So, die Patienten klagte über auch Fatigue, die ja, Dyspne insbesondere bei der Belastung auf, ja. Ja, die Fragen nach Brustschmerz, Thorakalgie, Beinödem, Nervosität, ja, Gliederschmerzen, ja, Myalgie, Arthralgie und Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, ja, Miktion, Defakationsstörungen, auch Husten, Emesis, ja, wurden verneint. Die vegetative Anamnese ergab vermehrte Appetit, vermehrte ja, Schlafstörungen, ja. Und auch Polyphagie. Vermehrte Schlafstörung. Ja, nein, vermehrte Schlaf, ich meine, ja. So, okay. Ja, vermehrte Schlaf, ja. Und auch Polyphagie. Die Reise Und Anamnese. was? Und was? Nein, so. Ich habe fast, ich hab fast erklärt, ja, ihr Appetit ist gut, ja, ich meine, ja. Nicht Polyphagia, keine Polyphagia. Sie habe keine Polyphagia. Die Reiseanamnese ist unauffällig. In der Frauenanamnese gab der Patienten Menorrhagie, ja, an, die ja, Menstruation dauerne ungefähr 10 Tagen, ja. Menorrhagie oder Hypermenorrhoe? Menorrhagie oder Menorrhagie, Hat sie Schmerzen? Beschwerden? nein, Hypermenore, ja, Menorrhagie, ja, ich weiß, ja, auch starke, ja, bedeutet starke Okay. Alles okay. Ja, beide. Ja, ist es gleich. Okay, gut. Ja, Männer, ja. So. Ja, vor an Vorerkrankung seien bei der Patientin keine relevanten Vorerkrankungen. An Voroperationen gab der Patientin eine Tonsillektomie im Alter Das ist von. keine Vorerkrankung. Ja, wie bitte? Das ist keine Vorerkrankung. Ja, sie habe keine Vorerkrankung, ja. Ich habe verstanden, an Vorerkrankungen beklagt sie. Okay. Habe ich falsch verstanden? Ja, okay. Ja. So, an Voroperationen gab die Ah, Patientin okay. Operation. eine Tonsillektomie im Alter von 10 Jahren Okay. an. So, die Medikamentenanamnese sei unauffällig. Ja. Allergie und Unverträglichkeiten seien bei der Patientin unbekannt. Sie sei vollständig geimpft und auch vor 2 Jahren gegen Covid-19 geimpft. Ja. Die Rauchen Nikotinkonsum wurde verneint. Sie trinke sehr selten Alkohol, ja ein oder ja ein ein zweimal am ja in einem Jahr. Ja, in einem Jahr ein Hugo oder ja, das hat ja, ihr habt das nicht ganz akustisch gehört, ja, aber bei der körperlichen Untersuchung wieder nach, ja, werde ich wieder nach fragen. Ja, Hugo oder Scha, ja, ihr habt das nicht akustisch gehört, ja, verstanden, ja, was sie trinkt, ja. Nicht so wichtig. Ja, nicht, ja, okay. Drogenkonsum wurde verneint. Normalerweise treibe sie jeden Tag Sport, laufe, ja, laufe, aber wegen Müdigkeit, ja, können sie nicht viel mehr Sport treiben, ja. So, der Mutter leide an Diabetes mellitus, ja. Der Vater leide an arterielle Hypertonie. Sie sei Einzelkind. Sie sei Krankenpflegerin von Beruf, ledig und sie wohne allein, habe keine Kinder. Die anamnestischen, ja, Angaben deuten am ehesten auf Anämie. Ja, Anämie hin als Differentialdiagnosen. Warum kommen Sie auf die Anämie? Vielleicht begründen Sie Ja, das einmal. dafür sprechen ja Müdigkeit und auch Dyspnoe, ja, und Hypermenorrhagie, ja, aber Gründe für die Menorrhagie habe ich nicht gefragt. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich ja, werde ich nachfragen. Ja, vielleicht möglich, ja, wahrscheinlich eine Myoma-Uterie, ja, könnte es sein. So, als Differentialdiagnosen kommen Hypertrose und so Herzrhythmusstörungen, Störungen, ja, Arrhythmie, ja, in Betracht. Oder Herzinsuffizienz in Betracht. So. Um die Verdachtdiagnose zu bestätigen, Differentialdiagnose auszuschließen, werde ich folgende Maßnahme, ja, durchführen. Zuerst werde ich körperliche Untersuchung durchführen. Das heißt, ich werde vital Parameter messen, ja, um die allgemeinen Zustand zu beurteilen. Und auch bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf Bläse, ich kann erwarte ich Bläse und Schleimhaut fällt mir nicht ein Wort. Blasse Schleimhaut, blasse Haut. Blasse Schleimhaut, blasse Haut. Und auch ich würde routinemäßige Herz- und Lungenauskultation durchführen. Ich erwarte eine Tachykardie und auch vielleicht eine Arrhythmie feststellen. Können Sie natürlich gucken, aber Sie sehen ja im Blut, ob sie eine Anämie hat oder nicht hat. Dann können Sie das meist eigentlich schon wahrscheinlich ausschließen. Ne? Auszuschließen, ja. Genau. So, Ja. natürlich, labordiagnostisch werde ich Blutbild, Was nehmen Sie TSH. denn ab am Blut? Welche Blutwerte nehmen Sie ab? Ja, wie bitte? Welche Blutparameter nehmen Sie ab? Ah, okay. Ich habe das nicht gehabt. Ja, so. Ich werde Blutbild, kleines Blutbild und Ferritin, ja, vielleicht Transferrin und Das müssen Sie nicht sofort machen. Das können Sie später machen. In der Ambulanz müssen Sie das nicht machen. In der Regel reicht Ferritin. Eisen müssen Sie auch nicht machen. Blutbild aus, ne? Blutbild und gegebenenfalls Ferritin und auch Eis, Leberwerte, ne? Leberwerte, Nierenwerte und auch TSH, ja, ge, ja T, T, TSH gegebenenfalls T3, T4, Entzündungswerte. natürlich Entzündungsparameter, Auch wichtig. bestimmen lassen. Und auch in diesem, bei diese Patienten werde ich eine EKG, ja, EKG, Durchführen. EKG schreiben, geç, geç, geçiriben, Genau. EKG schreiben. So, um o mögliche Arritmie Auf. aufzuschließen. Was ist denn die Therapie von so einer Eisenmangelanämie? Sollte die Verdacht Diagnose bestätigen, schlage ich folgende Therapie uns als so als allgemeine Maßnahmen würde ich der Patienten regelmäßige Ärzte Gynäkologische Vorstellung. Besuchung empfehlen. Und insbesondere um die Gründe. Nehmen Sie die Patienten stationär auf oder nicht? Ja, stationär aufnehmen, so bei schwerem, ja, oder Schwere Anämie. ja, bei schwerer Anämie Was machen Sie dann würde therapeutisch? ja intravenöse Eisenpräparate würde ich verabreichen, ja, und Eisensubstitution. Eisensubstitution, ja. Genau. Und ja, Eisensubstitution. Manchmal kommt eine Transfusion in Betracht. Richtig. Weniger, ja, insbesondere weniger als Hämoglobine Werte, Wenn eine schwere Anämie vorliegt. weniger als 6 Milligramm, ja, Milligramm Pro Deziliter, ja. Deziliter, ja, pro Deziliter. So, und auch als medikamentöse Therapie würde ich Eisen Präparate, ja, einleiten. Und so Eisenpräparate und eisenreiche Ernährung Ja, würde ich sehr gut. den Patienten Perfekt. empfehlen. Genauso machen wir es. Sehr gut. Okay. Gibt es sonst Fragen? Man muss, Sie waren ja zuerst auf der Richtung, Sie haben vergessen zu fragen wegen gynäkologischer Anamnese, ne? Ja. Ihre Diagnose haben Sie erst später umgestellt, weil Sie wollten zuerst Richtung Herz gehen, kardiologische Verdachtsdiagnose haben sie gehabt. Aber die Patientin hat ja nur Beschwerden, wenn sie Belastung hat. Das ist ganz wichtig, ne? Und zu fragen auch Hautanamnese. Haben sie eine Hautverfärbung bemerkt? Haben sie eine blasse Haut bemerkt? Das ist immer wichtig. Bei Frauen immer nachfragen, haben sie gynäkologische Vorerkrankungen? Gibt es bei ihnen gynäkologische Probleme? Wann waren sie zuerst beim Gynäkologen? Ganz, ganz wichtige Frage. Bei Frau ist immer, immer wichtig, egal welches Alter, erwachsene Frauen immer fragen. Ne? Bei Männern erst ab so 40, 50 vielleicht fragen, ob sie beim Urologen gewesen sind, aber bei Frauen immer fragen, waren sie beim Gynäkologen, wann zuletzt, gibt es irgendwelche Besonderheiten? Sehr gut. Gibt es sonst Fragen für diesen Fall? Anmerkungen? Ja, wenn sie hat keine starke Regelblutung hatte, wir müssen auch fragen vielleicht, wie ist ihre Essgewohnheiten? Sind sie vegetarisch oder veganer? Genau, vollkommen richtig. Sehr gut, genau. Haben wir Es das kann ja schon? auch sein, dass sie einen Vitamin B12-Mangel hat bei veganer Anamnese. Ne? Gibt Diese es ja auch. Frage, ich glaube, diese Frage hat schon gestellt werden. Ja, aber generell ist es wichtig zu fragen, ob eine besondere Ernährung vorliegt. Ne? Es ist ja auch Differentialdiagnostisch, kann ja auch eine Vitamin B12-Mangel Anamnese vorliegen. Ne? Oder eine perniziöse Anämie zum Beispiel, wenn sie Magenprobleme hat. Ne, der Herr Tabakci hat das nicht genannt, aber als Ergänzung dazu vielleicht. Es muss nicht immer Eisenmangelanämie sein. Ne, aber bei dieser Patientin ist Eisenmangel wahrscheinlich wegen der Myome, wegen der verstärkten Regelblutung jeden Monat. Okay, dann gehen wir zum nächsten Fall. Ja. Soll ich die Aufnahme durchbrechen oder weitermachen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.